Zeit kommt, geben wir Zeichen. Und ihr hört die Glocken im Land. Wenn die Zeit kommt, geben wir Zeichen. Und ihr seht Städte im Brand. Yeah! Hör die Glocken der Revolution, sie ruft nach dir. Hör die Glocken der Revolution, kämpfer mit mir. Hör die Glocken der Revolution, es ist soweit. Hör die Glocken der Revolution, dazu bin ich bereit. Hör die Glocken. Hör die Glocken. Steckt euch an Brand. Wir glauben der Revolution, kämpft den Widerstand. Wir glauben der Revolution, Mord für Recht. Wir glauben der Revolution, mit Waffen fest. Hört die Glocken. Hört die Glocken. Hör die Glocken der Revolution, sie ruft nach dir. Hör die Glocken der Revolution, kämpfer mit mir. Hör die Glocken der Revolution, es ist soweit. Hör die Glocken der Revolution, dazu sind wir bereit. Hör die Glocken. Hör die Glocken. Steckt euch in Brand. Hör die Glocken der Revolution, kennt den Widerstand. Hör die Glocken der Revolution, mord für Recht. Hör die Glocken der Revolution, es hat ein Fest.